Teil 20 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das dietmarsische Lügenmärchen. Ich will euch etwas erzählen. Ich sah zwei gebratene Hühner fliegen, flogen schnell und hatten die Bäuche gen Himmel gekehrt, die Rücken nach der Hölle. Und ein Amboss und ein Mühlstein, die schwammen über den Rhein, fein langsam und leise. Und ein Frosch saß und fraß eine Pflugschar zu Pfingsten auf dem Eis. Da waren drei Kerls, wollten einen Hasen fangen, gingen auf Krücken und Stelzen, der eine war taub, der zweite blind, der dritte stumm, und der vierte konnte keinen Fuß rühren. Wollt ihr wissen, wie das geschah? Der Blinde, der sah zuerst den Hasen über Feld traben, der Stumme, der rief dem Lahmen zu, und der Lahme fasste ihn beim Kragen. Etliche, die wollten zu Land segeln und spannten die Segel im Wind und schifften über große Äcker hin. Da segelten sie über einen hohen Berg, da mussten sie elendig versaufen. Ein Krebs jagte einen Hasen in die Flucht und hoch auf dem Dach lag eine Kuh, die war hinaufgestiegen. In dem Land sind die Fliegen so groß, als hier zu Land die Ziegen. Ende von Das dietmarsische Lügenmärchen. Aufgenommen von Julia Niedermeyer, Wien.